Die drei waren, vermutlich ohne sich dessen bewusst zu sein, Teil eines durchaus schamanischen Rituals. Von den Jakuten, Buryaten und ähnlichen Kulturen Sibiriens wird berichtet, dass die Geister sich über jene hermachen, die sie als künftige Schamanen auserkoren haben. Dabei gehen sie alles andere als zimperlich vor. Sie töten ihre Favoriten, zerlegen sie in Einzelteile, kochen diese so lange, bis sich alles Fleisch löst. Dann fischen sie die Knochen aus dem Kessel, zählen sie genau, setzen sie wieder zusammen, verstärken manche von ihnen mit Eisen, bekleiden dieses Gerippe mit neuem Fleisch und erwecken es zu einem verwandelten, jetzt schamanischen Leben. Im Prinzip geschah hier Ähnliches. Die Frau aus dem Dürrenberger Grab wurde in ihre Einzelteile zerlegt, um auch einer Verwandlung entgegenzugehen. Im Labor sollte jedes Stück auf das Genaueste inspiziert, manches von Spezialisten andernorts begutachtet werden. Doch ist das Ansinnen dieser Metamorphose ein umgekehrtes? Wir möchten sie zu keiner neuen Person zusammensetzen. Wir möchten ihr ihre wahre Identität zurückgeben. Die Annahme, dass Knochen zum Leben erweckt werden können, ist eine Vorstellung, die sich in vielen auf der Jagd basierenden Kulturen findet. Dort werden die Knochen der Beutetiere in der Wildnis ausgelegt, um deren Wiedergeburt zu ermöglichen. Da im animistischen Denken zwischen uns und den Tieren allenfalls ein Unterschied in der äußeren Erscheinung besteht, gilt das auch für Menschen. Sowohl in der Eiszeit wie auch in der Waldzeit des Mesolithikums war es gängige Praxis, die Toten nicht in der Erde zu versenken, sondern auf Plattformen den Vögeln darzubieten, sie dem Wasser zu übergeben, an entlegenen Orten zurückzulassen oder sie in die Bäume zu hängen. So konnten sie in den Kreislauf des Lebens zurückkehren. Gräber wie das von Bad Dürrenberg sind deshalb eine Besonderheit. Wichtig ist auch, dass es nicht nur die Frau und das Kind birgt, sondern eine Vielzahl von Tieren, selbst wenn diese lediglich in Teilen vorhanden sind. Hier ist ein sozialer Kosmos der Erde übergeben worden, bis alles Fleisch verging. Es ist die Aufgabe der Archäologen, sie nicht nur aus der Tiefe der Zeit zu retten, sondern mittels modernster Forschungen wieder mit Fleisch zu versehen und damit zumindest ein Stück weit zum Leben zu erwecken. Aber dieses Fleisch, der prähistorische Kontext, soll möglichst authentisch sein und nicht aus der kulturellen Fast-Food-Industrie unserer Tage stammen. Oder schlimmer noch, aus der Fabrik ideologischer Phantasmen.